Melanie Valentin, Wien 23, Breitenfurter Straße 359, früher Breitenfurter Straße 67. Melanie Valentin wurde als Melanie Amster am 27.01.1907 in Atzgersdorf geboren. Die Eltern waren Samuel und Ethel Amster und Melanie war eines von 10 Kindern. Über ihre Ausbildung und ihr Leben ist nichts bekannt. Sie lebt im Haus der Familie Amster. Gemeinsam mit der Familie Amster wurde sie in eine Sammelwohnung in Wien 2, Novaragasse 13, Tür 14 verbracht und am 28.10.1941 nach Lodz mit dem Transport TR1 mit der Nummer 133 deportiert. In Lodz lebte sie in der Sulzfelder Straße 51, Tür 24, gemeinsam mit ihrer Familie. Das genaue Datum ihrer Ermordung ist nicht bekannt.